10. Museum. O museu. Tankstelle. A bomba de gasolina. Catedrale. A Sé Catedral. Zebrastreifen. A passadeira. Fluss. O rio. Brücke. A ponte. Campingplatz. O parque de campismo. Weg. O caminho. Einfach. Fácil. Überqueren. Atravessar. Abbiegen nach. Virar a. Immer. Sempre. Durch die. Pela. Zu Fuß gehen. Andar. Ungefähr 300 Meter. Uns 300 metros. An, bei, nahe bei. Junto a. Kreuzung. O cruzamento.